Die Zickzackbrücke im Jügarten mochte malerisch sein, so wie sie mit ihrem hellroten Steingeländer über den See führte. An einem traditionellen chinesischen Teehaus mit Türmchen und geschwungenen Dächern vorbei. Aber sie war auch hoffnungslos mit Touristen überfüllt. Nachdem Katara und die vier Jungen die Brücke überquert hatten, folgten sie einem langen Weg zu einer von einer Mauer gesäumten Treppe. Auf der Mauer wand sich ein riesiger, steinerner Drache. Aus seinem weit aufgerissenen Maul quoll eine armdicke Zunge. Das Versteck liegt ein Stück hinter der Mauer. Kommt mit, wenn ihr wollt. Bob und Peter gehen mit. Ich bleibe hier bei Katara. Okay. Einverstanden. Dann kommt. Wir müssen durch das Farngewächs und dann den Hügel rauf. Gut. Na. Oje. Wie weit ist es noch? Hier ist es schon. Unter den Steinen. Ein kleines Plastikkästchen. Hoffentlich ist... Sei mal still.